Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Bitte schön. Also, okay. Guten Tag. Akai ist mein Name. Ich bin heute der diensthabende Arzt. Ich bin für Sie da. Kurz zum Ablauf. Zuerst werde ich Ihre persönlichen Daten nachfragen, dann Ihre Beschwerden und am Ende einige Informationen über Ihre Familie. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte sagen Sie mir Bescheid. Jo, sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Hauptsache, jemand guckt nach mir. Wie heißen Sie? Ich heiße Peter Lindemann. Okay, können Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Peter ist P-E-T-E-R, männlicher Vorname. Und Lindemann ist L-I-N-D-E-M-A-N-N. Lindemann. Lindemann, okay, ja. Herr Lindemann, wie alt sind Sie? Ich bin 68 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Am 23.03.54. Und wie groß sind Sie? Ja, ich bin so 1,79. Und wie viel wiegen Sie? Ja, so aktuell noch 74 Kilo. Okay, Herr Lindemann, danke für die Informationen. Also, was kann ich für Sie tun? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, mein Hausarzt hat mich zu Ihnen geschickt, denn ich hatte ihn angerufen und habe ihm gesagt, dass ich das auffällig fand. Heute Morgen war mein Stuhlgang ganz dunkel, fast schwarz. Und da hat er gesagt, ja, da müssen Sie mal dringend in die Klinik gehen, in die Ambulanz. Und ich habe schon seit 2 Wochen eigentlich so ein bisschen Bauchschmerzen, so ein Druckgefühl im Oberbauch. Und zweimal habe ich mich in der Zeit auch übergeben müssen. Und ich bin schlapp und habe eigentlich nicht viel Appetit. Und besonders mag ich zurzeit überhaupt gar kein Fleisch essen. Das ist mir so richtig zuwider. Und ja, mit dem Darm ist auch irgendwie, ich habe mal Durchfall, dann habe ich Verstopfung, dann wieder Durchfall. Das ist also alles ein bisschen durcheinander. Okay. Seit wann haben Sie diese Vorfall, Verstopfung und Durchfall-Episoden? Ja, das ist eigentlich schon lange. Das ist bestimmt schon 4 Monate oder irgendwie so. Ne? Waren Sie deswegen in diesem Period bei einem anderen Arzt? Nein, beim Arzt habe ich mich nur gemeldet jetzt heute Morgen, weil das mit diesem schwarzen Stuhlgang so irgendwie unheimlich war. Okay. Dieser schwarze Stuhl, Herr Lindemann, ist das Teerstuhl? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber das sieht jedenfalls sah ganz dunkel aus. Ganz dunkel und stinkt das? Ja. Und ist die Beschaffenheit eher weich? Oder? Eher weicher, würde ich sagen, ja. Okay. Aber das wechselt eben bei mir sowieso, ne? Mal Durchfall und mal verstopft. Und haben Sie einen bestimmten Auslöser für diese Beschwerden bemerkt? Nein, ist mir irgendwie so gar nichts aufgefallen. Und ist diese Bauchschmerzen ab und zu oder immer da? Ich glaube mal, so im Laufe des Tages ignoriert man das so ein bisschen und ja, ständig ist es nicht, aber immer wieder, würde ich sagen, ja. Okay. Haben Sie Fieber? Nee, ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht gemessen, aber ich fühle mich auch nicht fiebrig. Okay. Und Sie haben schon erwähnt, dass Sie zweimal erbrochen haben. Wie hat dieses Erbrechen ausgesehen, aussieht oder Das wie war? Erbrochene, wie das ausgesehen, ja, wie das immer aussieht, das ist ja immer so eine gelbliche Matsche und stinkt halt sauer, ne? Und Gab es? man erkennt halt, was man vorher gegessen hat. Hm. Insbesondere, wenn man nicht super gut gekaut hat. Gab es Blut vielleicht? Ist mir nicht aufgefallen. Oder kaffeesartiges Stoffe? Die Kaffeesatz sah das nicht aus, nee. Nee, das war eher so, so halt, ja, dieses typische, wie so angedautes Essen im Magen so aussieht. Okay. Und diese Bauchschmerzen, wo genau befinden sich diese Bauchschmerzen? Ja, also wenn ich das überlege, würde ich sagen, so eher im Oberbauch als im Unterbauch. Also ja, Okay. wenn ich also was ich meine beiden Hände so auf den Bauch lege, dann würde ich sagen, eher bei der oberen als bei der unteren Hand. So. Ja, ne. Okay, Oberbauch. Herr linker Seite? Nee, ich würde sagen, eher in der Mitte. Mitte. Okay. Und manchmal Okay. habe ich sogar das Gefühl, das strahlt so ein bisschen in den Rücken raus, aber vielleicht liege ich auch nicht so gut, weiß ich nicht. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Wohin strahlen die Schmerzen aus? Vielleicht so eher in den Rücken ein bisschen. Aber das kann ja auch sein, dass ich irgendwie nicht gut gelegen habe in der Nacht und deswegen ein bisschen der Rücken wehtut, weiß ich nicht. Und eine drückende Schmerzen, ja? Richtig? Das sind eher drückende Schmerzen, ja, würde ich sagen. Und wie stark ist diese Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Ja. Also, so schlimm sind die nicht, sonst wäre ich vielleicht auch eher mal gekommen. Also, ich würde sagen, so bei 5 ungefähr. Okay. So, dass die Schmerzen wirklich noch so auszuhalten sind. Okay, haben Sie Nachtschweiß, Schweißausbrüche, Stuhlfrost? Sowas habe ich nicht, nee. Okay, können Sie gut schlafen? Ja, das habe ich eigentlich schon seit längerer Zeit. Vielleicht, ja, so seit ich in Rente bin, ne, dass ich nachts nicht mehr so gut durchschlafe. Das habe ich schon seit 3 Jahren, 2 bis 3 Jahren. Ich muss auch nachts immer mal auf die Toilette und Wasser lassen. Und ja, das führt natürlich dann dazu, dass ich nicht gut schlafe, ne? Wie viel ungefähr müssen Sie aufs Klo in der Nacht? Ja, zweimal eigentlich fast immer, manchmal auch dreimal. Und ist die Farbe und der Geruch Ihres Hans, ist das in Ordnung? Ja, das guckt man sich ja nicht so genau an. Also ist mir nicht aufgefallen, dass da irgendwas besonders ist. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Ja, tatsächlich habe ich so in dem letzten halben Jahr ordentlich abgenommen. Erst fand ich das ja noch ganz witzig, aber jetzt, ja, wiege ich nur noch 74 Kilo. Ich habe mal 84 gewogen. Also 10 Kilo habe ich abgenommen in der letzten halben Jahr. Hm, okay. Okay. Und fühlen Sie sich etwas müde vielleicht oder? Ja, so erschöpft fühle ich mich eigentlich, ja. Okay. Ja, müde ja auch, ja. Okay. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Lindemann, auch gegen Corona? Ja, genau, ja. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Im Ausland war ich nicht, nee. Herr Lindemann, leiden Sie an Vorerkrankungen? Ja, ich habe tatsächlich schon viele Jahre Diabetes, aber also nur ein Typ-2-Diabetes. Und da halte ich so ein bisschen Diät, passe ein bisschen auf mit dem Essen. Ich nehme da keine Medikamente. Und mein Hausarzt hat immer gesagt, das ist so gut in Ordnung. Und dann habe ich seit 5 Jahren ein bisschen erhöhten Blutdruck. Da nehme ich aber auch keine Medikamente. Das ist halt nur so eine Sache, dass mein Hausarzt mir das gesagt hat, dass der ein bisschen hoch ist. Und dann, ja, habe ich tatsächlich in beiden Beinen sowohl Knie- als auch Hüftgelenkprobleme. Da habe ich wohl in den ganzen großen Gelenken Arthrose. Aber da ist auch noch nichts passiert, da ist noch nicht operiert oder so. Das, ja, im Augenblick schleiche ich da so in der Gegend rum. Diese Situation ist manchmal sehr schmerzhaft. Können Sie damit klar mit diesem Ja, ich Faktor? bewege mich halt nicht mehr so viel, ne? Das merke ich schon, dass ich da ein bisschen Schonung betreibe. Okay, Herr Lindemann, und welche Medikamente nehmen Sie gelegentlich oder regelmäßig ein? Ich nehme eigentlich nur Ibuprofen, wenn ich mal Schmerzen habe. Welche Dosis? Ich meine, das sind 400er. Nee, 600er. Okay, bei Bedarf, ja. Ja, wenn die Knie und die Hüften zu sehr wehtun, ne? Okay, ja. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, als Kind bin ich tatsächlich operiert worden. Da sind die Mandeln entfernt worden. Und sonst habe ich aber keine OP. Okay, sind bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Muss ich tatsächlich gucken? Ah ja, genau. Entschuldigung. Ist an einer anderen Stelle als sonst. Ja, ich habe tatsächlich eine Medikamentenallergie. Ich vertrage kein Novalgin. Da kriege ich also tatsächlich Luftnot und kriege auch so einen Hautausschlag. Und wo ich auch aufpassen muss, das hat man dann mal festgestellt, dass ich auf Jod allergisch bin. Da kriege ich auch Luftnot. Auf Jod, ja? Jod, genau. Ah, okay. Jod. Okay. Rauchen Sie, Herr Lindemann? Ja, zum Glück nicht mehr so viel. Ich habe 30 Jahre lang wirklich ein Päckchen am Tag geraucht, aber vor 10 Jahren habe ich die Dosis deutlich vermindert. Jetzt rauche ich nur noch 10 Zigaretten am Tag. Aber vorher habe ich schon wirklich ordentlich geraucht, ja. Wie ich verstanden habe, seit 10 Jahren 10 Seit zehn Zigaretten pro Jahren nur noch Tag. 10 Zigaretten am Tag. Und vorher? Vorher ein Päckchen am Tag, also 20 am Tag. Und 30 Jahre lang. 30 Jahre lang, okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, also abends trinke ich regelmäßig 2 Flaschen Bier und ja, meistens gönne ich mir auch noch einen kleinen Schnaps so zur Nacht. Und manchmal Schnaps, oder? Ja, eigentlich schon ziemlich regelmäßig, um ehrlich zu sein. Okay. Und bitte seien Sie nicht übel, Herr Lindemann. Die folgende Frage ist nur eine Routine. Nehmen Sie irgendwelche Drogen? Nein, nein, nein, sehe ich so aus? Nein, nein, keine Drogen, nein. Okay, ja. Also, Herr Lindemann, wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Wohnen Sie mit Ihrer Frau? Ja, natürlich, klar. Haben Sie Kinder? Ja, die Kinder, aber die sind erwachsen, die wohnen nicht mehr zu Hause. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei. Zwei Kinder. Also gut. Sind Sie schon in Rente oder was machen Sie Ich bin in beruflich? Rente, ja. Vorher? Vorher habe ich als Automechaniker gearbeitet. Automechaniker. Okay. Also, ich glaube, Sie treiben keinen Sport, ja? Oder? Nee, nee, also jetzt schon gar nicht mehr. Früher hatte man keine Zeit und ja, jetzt mit den kaputten Knien und Hüften, da ist einem nicht nach Sport zumute, ja. Ja, das kann ich verstehen. Herr Lindemann, gibt es wichtige Krankheiten in Ihrer nahen Verwandtschaft? Ich meine hier Ihre Eltern, Geschwister oder Ja, Kinder. Geschwister habe ich nicht. Ja, also tatsächlich, mein Vater ist an Darmkrebs verstorben mit 65 Jahren. Und meine Mutter Deckt war sich. sehr depressiv und die hat sich dann tatsächlich im gleichen Alter das Leben genommen. Okay, das tut mir leid, Herr Lindemann. Und die Kinder sind gesund, hoffe ich. Die Kinder sind fit, ja. Okay. Okay, ja, Herr Lindemann, ich habe alle wichtigen Fragen von meiner Seite gestellt. Ich werde Sie jetzt über weitere Schritte informieren. Oh ja, das ist gut. Möchten Sie etwas fragen oder hinzufügen? Ne, wenn Sie mir jetzt sagen, wie es weitergeht, dann weiß ich ja Bescheid. Ja, zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen. Dann werde ich Ihnen Blut abnehmen. Dann brauchen wir noch ein paar Untersuchungen, zum Beispiel Bauchultraschall und dann bei Bedarf vielleicht noch einige Informationen und danach werde ich mit meinem Kollegen oder Oberarzt sprechen und nach den Untersuchungen werden wir wieder genauer sprechen. Ja. Gut, ja, dann können Sie mir dann auch sagen, was ich jetzt gegen meine Bauchbeschwerden machen kann und wie das alles weitergeht, ne? Nochmal Das können bitte, Sie Herr mir Lindemann. dann hinterher erklären, ne? Ja, gerne. Ja, okay, gut. Genau. Okay, dann fürs Erste. Wiedersehen, Herr Lindemann. Ja, bis gleich. Okay. Gibt es denn jetzt noch Fragen? Ich würde mich wundern, wenn nicht. Irgendjemand hat bestimmt noch eine Frage. Vielleicht kann man nachfragen, haben Sie bemerkt, Blut im Stuhl? Ah Ja, ja, okay. wenn, das ist wichtig, glaube ich. Ja. Ja, Ja, Sie hat haben er schon aber tatsächlich. gesagt, dunkel, schwarzer Stuhl, aber wenn Sie ein direkt Blut bemerkt Sichtbar haben, ist, ne? ja. Nee, hat er aber nicht gesehen. Also auch früher nicht. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Haben Sie schon in jetzigen Zeit eine blutigen Erbrechen? Also das ist ihm nicht aufgefallen. Er hat sich zweimal übergeben. Ihm ist aber nicht aufgefallen, dass da irgendwie Blut dabei wäre. Das hatte der Doktor aber auch tatsächlich gefragt. Ne? Da haben Sie vielleicht nicht gehört. Aber er hat tatsächlich gefragt, ob mir aufgefallen ist, dass da Blut drin war in dem Erbrochenen. Und das habe ich verneint. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Darf ich eine Frage stellen? Immer. Super. Haben Sie Leistungsminderung oder Müdigkeit, besonders zurzeit? Ja, also Müdigkeit und Schlappheit auf alle Fälle. Okay. Kann man sicherlich auch Leistungsminderung dazu zählen, ja. Okay, danke. Kann es weitergehen oder arbeitet noch? Noch eine oder eine Minute. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben ja Zeit. Ich habe noch eine Frage. Haben Sie Herzrasen oder ist Ihnen schwindelig? Nein. Also Herzrasen ist mir nicht aufgefallen und schwindelig, nö, ist mir auch nicht. Okay. Okay. Gut. Wir können anfangen, ja. Guten Tag, Frau Oberärztin. Hallo. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurze Zeit? Ja, natürlich. Herr Peter Lindermann, 68-jähriger Patient, ist 1,79 Meter groß und 74 Kilogramm schwer. Herr Lindermann beschwert sich über heute Morgen aufgetretene Melena. Er ist mit einer Einweisung von seinem Hausarzt zu uns gekommen. Er leidet auch an seit 2 Wochen bestehende epigastrische drückende und reduzierende Bauchschmerzen. Die Schmerzen würden in den Rücken ausstrahlen. Und die Intensität bewertet Herr Lindermann als 5 auf einer Schmerzskala. ja. Er hat Dann hat er angegeben, dass er auch Inappetenz hat und er hat schon 2 Mal erbrochen, Blut im Erbrechen und kaffeesartiges Ersatz wurden verneint. Er leidet auch an seit 4 Monaten rezidivierende Diarrhoe und Obstipation-Episoden. Mhm. Übrigens meldet er über Fatigue. Mhm. Die übrige vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Insomnie, Parasomnie, Nykturie, zwei oder dreimal pro Nacht und Gewichtsverlust, ungefähr 10 ungefähr 10 Kilogramm in seit 6 Wochen oder Monaten, Wochen. Monate. Okay. Monate. An Vorerkrankungen leidet er an Diabetes mellitus Typ 2 und arterielle Hypertonie und Coxarthrose. Mhm. Aber dagegen nimmt er keine Medikamente ein. Er nimmt nur Ibuprofen 600 Milligramm bei Bedarf ein. Okay. Mhm. Bei den Patienten erfolgte eine Tonsillektomie im Kindesalter. Mhm. Bei ihm ist Novalgin und J-Allergien bekannt. Ah ja, okay. Mhm. Er reagiert darauf mit Dyspnoe und Exanthen. Ah ja. Mhm. Er ist Raucher. Da gibt es 35 Packungsjahr Nikotin. Päckchen, ja. Päckchen sagen wir. Mhm. Er trinkt jeden Tag 2 zu 3 Bier, Gläser Bier und auch Schnaps, Alkohol, ja. Drogen also schon sehr regelmäßig, ja. Mhm. Genau. Drogenkonsum wurden verneint. Mhm. Er ist verheiratet, lebt mit seiner Frau und hat 2 Kinder. Er ist in Rente, vorher war er Automechaniker. Er macht keinen Sport, er treibt keinen Sport. Mhm. In der Familienanamnese hat er angegeben, dass sein Vater an Kolonkarzinom mit 65 gestorben und die Mutter hat an Depression gelitten und auch mit 75 gestorben. Ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten bei der Anamnese. Ja. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Was tippen Sie denn? Ja, Frau Oberärztin, meine Verdachtsdiagnose ist Magenkarzinom. Mhm. Als Differentialdiagnose kommen in Betracht vielleicht Ösophaguskarzinom oder Ulcus ventriculi oder vielleicht Kolonkarzinom. Mhm. Haben Sie denn mal nach Ösophagusbeschwerden gefragt? Darüber haben wir nicht gesprochen, aber das mache ich sofort, ja. Weil ich untersuchen kann. Ja, und was machen Sie denn jetzt von der Untersuchung her, von der Diagnostik mit dem Patienten? Ja, zuerst würde ich Vitalparameter überprüfen. Mhm. Ob es eine Hypertension gibt, das ist sehr wichtig. Und dann würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Und worauf achten Sie da im Besonderen? Bei der Instruktion kann ich Blässe entdecken, vielleicht. Mhm. Beim Abtasten Abwehrspannung kann sein. Ja, genau. Mhm. Ja, vielleicht auch Tachykardie kann man entdecken. Mhm. Gut, was machen Sie labortechnisch? Ja, Blutbild zuerst. Mhm. Erythrozytwert, Hämoglobin ist wichtig. Mhm. Mhm. Ja, und was erwarten Sie? Das könnte erniedrig sein. Wegen was kann erniedrig sein? HB. HB, ja. Ja, okay. Mhm. Mhm. Wegen Blutung. Ja, genau. Mhm. Gut. Was für Werte lassen Sie noch im Labor bestimmen? Welche Werte lassen Sie noch im Labor bestimmen? Blutwerte. Ja. Eigentlich gibt es hier eine Malignitätsverdacht, deswegen möchte ich den Allgemeinzustand genau sehen, deswegen auch Nierenwerte, Leberwerte, Thyroidwerte, Elektrolyte. Ich würde viele Werte sehen im Blut. Ja, aber speziell, ganz speziell, worauf würden Sie achten? Und auch Tumormarkers auch? Ja, das wollte ich hören, genau, alles klar. Gut. Ja, was machen Sie an apparativer Untersuchung? Ja, dann würde ich auf jeden Fall einen Abdomensonar durchführen. Mhm. Was erwarten Sie da zu sehen? Ja, dadurch können wir Tumoren entdecken. Und schlimmstenfalls? Freie Flüssigkeit oder Luft oder so, ne? Genau, freie Flüssigkeit auch, ja, genau. Gut. Ja, und wenn die Sonographie also jetzt Verdacht bieten würde, was würde man dann sicherlich noch weitermachen? Endoskopie, ein ÖGD. Genau, ja, ganz genau. Ja, super. Mhm. Dadurch können wir auch die Blutung stillen und auch die Probe, Biopsie entnehmen. Ja, sehr gut, mhm, genau. Mhm. Ja, also das wäre sicherlich der nächste Schritt dann in der Diagnostik. Also ja, würden wir den Patienten auf alle Fälle zu diagnostischen Zwecken gleich stationär aufnehmen, oder? Ja, oder? Ja, ne? Ja. Ja, okay. Natürlich. Natürlich, ja. Gut. Alles klar. Gut. Ja, dann bin ich ja gespannt, was Sie für Untersuchungsergebnisse rausbekommen, was Sie mir hinterher erzählen, was Sie bei dem gefunden haben. Dann lassen Sie mich nachher wissen, was draus geworden ist, ja? Das habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Lassen Sie mich bitte wissen, was Sie bei Ihren Untersuchungen herausgefunden haben. Okay. Ja, also, das ist jetzt sozusagen Ihre Entlassung. Sie sollen sich jetzt um den Patienten kümmern. Ja? Also, ich erzähle jetzt, was ich herausgefunden habe, oder? Nein, das war jetzt nur Ende dieses Gesprächsabschnittes. So. Ah, okay. Ja, so. Irgendwie müssen wir ja einen Punkt machen, ne? Die okay. Oberärztin sagt jetzt so, nun gehen Sie mal und gucken nach Ihrem Patienten. Ja, natürlich. Ja, mir sind ein paar sprachliche Sachen. Ich bin jetzt wirklich mal, ich bin jetzt mal wirklich so ein bisschen kleinkariert unterwegs. Was Sprache angeht, ja. Einmal, genau, was immer wieder kommt, die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf Durchschlafstörungen, Nyktorie, Appetitlosigkeit und Verstopfung, ja. Also dann ist die nicht mehr unauffällig, sondern dann ist die auffällig. Ja? Da kann man nicht sagen, sie ist unauffällig bis auf. Wenn ein Kriterium vielleicht irgendwie, ne, dann kann man sagen, ja, okay, alles andere ist okay, aber wenn der eine ganze Handvoll Symptome hat, kann man nicht mehr so richtig sagen, dass das unauffällig ist. Okay. Und dann haben Sie irgendwie einmal beim Patienten und auch einmal beim Oberarztgespräch dieses Kaffeesatzähnliche besprochen. Wissen Sie, was damit gemeint ist? Was ist Kaffeesatz? Ja, ich möchte über Hämatemesis fragen. Ja, genau. Aber was ist im Deutschen Kaffeesatz? Das ist das, wenn ich Kaffee aufbrühe, das, was im Filter überbleibt. Ja, dieses nasse, dunkelbraune Zeug. Und so sieht ja dann so ein blutiges Erbrechen aus, ja, wenn das schon eine Weile angedauert ist. Und da sagen wir dann eben, also beim Patienten würde man sagen, sah das aus wie Kaffeesatz, ja? Und beim Arzt würde man dann vielleicht sagen, er hat kein Kaffeesatz-ähnliches Bild gesehen oder so. Ne? Dann ist mir eine kleine Sache aufgefallen, die ist mir letztes Mal schon aufgefallen, habe ich aber nicht gesagt. Wenn Sie gerade anfangen mit der Anamnese, sagen Sie, das ist dann sowieso ein Patient, und dann sagen Sie, er beschwert sich über. Das ist eine ungewöhnliche Formulierung. Wir sagen zwar, er hat Beschwerden in der und der Hinsicht, aber wenn sich jemand beschwert, dann sagt er, hören Sie mal, ich habe hier schon eine ganze Stunde gewartet und es passiert immer noch nichts. Ja? So Beschwerde hat irgendwie zwei Bedeutungen im Deutschen. Einmal, die Beschwerden ist etwas, was mir wehtut, wo ich sage, das macht mir ein Problem. Ja? Und ansonsten ist die Beschwerde dieser aktive Vorgang, ich gehe irgendwo hin und sage, hey, Sie haben mich schlecht behandelt, oder ich war aber erst in der Schlange, ja, Sie haben sich vorgedrängelt, oder was weiß ich, ich kann mich auch bei meinem Vermieter beschweren, dass meine Wohnung nicht warm wird, ja, oder dass das Wasser nicht läuft, ja. Das ist eine Beschwerde, und die klassische Formulierung, also hier tausendmal gehört, ne, stellt sich vor wegen. Ne? Das ist eigentlich so dieses Übliche. Oder er klagt über Beschwerden im Hinblick auf. Ja? Oder er klagt über Beschweren. Wie gesagt, hat hier im Deutschen irgendwie so einen anderen eine andere Nebenbedeutung. Ja? Würde ich einfach der Klarheit willen okay. Anders formulieren. Ja? Ich habe verstanden, ja. Okay. War noch irgendwas? Ja, das war auch süß. Sie haben gesagt, seien Sie nicht übel, wenn ich nach den Drogen frage. Seien Sie nicht übel heißt ja, seien Sie nicht schlecht, ja. Nein, es ist halt, nehmen Sie es nicht übel. Ah. Ja? Oder ich finde immer, diese Frage wird durch diesen, ich weiß, dass das alle lernen und dass das überall in den Kursen gelehrt wird. Ich denke immer, wenn ich dieser eigentlich ja banalen Frage so einen großen Vorsatz davor setze, dann wird die erst so richtig schwergewichtig. Ja? Und wenn ich nur so ganz en passant frage, haben Sie jemals Drogen probiert? Ne? So, dann gehe ich da so drüber weg. Ne? So, aber wenn nehmen Sie diese Frage jetzt bitte nicht übel, ja, dann fokussiere ich den Patienten darauf nach dem Motto, das ist ja eine ganz intime Frage. Ja? Also als Frau würde ich manchmal vielleicht sagen, die Frage nach dem Gewicht ist viel indiskreter, ja. Aber oder was weiß ich, die Frage nach Alkoholkonsum, weil das liegt ja wirklich auf der Hand. Und da möchte ich auch wirklich wetten, dass kein Patient Ihnen eine ehrliche Antwort gibt in Deutschland. Ja? Also die trinken alle mehr, als sie sagen. Da würde ich wirklich drauf wetten. Die geben ganz bestimmt nicht die richtigen Mengen an. Genauso auch die Raucher. Ich glaube nicht, dass die eine Packung am Tag oder zwei zugeben. Ja? Die werden das immer bagatellisieren. Und wenn die aus jeder Pore nach Nikotin stinken, ja, werden die immer sagen, ach, ich rauche doch fast gar nicht mehr. Ja? Mhm. Also, na gut, okay. Also, aber wie gesagt, nicht, seien Sie nicht übel, sondern nehmen Sie nicht. Nehmen Sie die Frage bitte nicht übel. Ne? Nehmen Sie ja. die Frage. Ja, also das war jetzt wirklich auf sehr hohem Niveau gemeckert, sage ich jetzt. Ne? Das waren wirklich so Spitzfindigkeiten. Super fand ich das wieder. Diese ganz tolle persönliche Zuwendung, immer mit dem Namen angesprochen. Ja, immer sehr nett und zugewandt, auch sogar der Oberärztin gegenüber. Ne? Ja, Das fand ich sehr positiv. Und eine Formulierung hat mir natürlich sehr gut gefallen. Er treibt keinen Sport. Ja, wunderbar. Sport treiben, das ist, ich glaube, kein Deutscher benutzt das so schön. Ja? Wir sagen das zwar, ne, treiben Sie Sport, aber die meisten sagen eher so ein bisschen, weil machen Sie Sport oder irgendwie sowas. Ne? Aber Sport treiben ist wunderbar formuliert. Ja. Nein, also Ihr Deutsch ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Deswegen habe ich auch auf so Kleinigkeiten ein bisschen rumgeritten. Ja? Das ist wirklich nur so Schleifen an Feinheiten. Aber ansonsten würde ich sagen, war das ein Top-Anamnesegespräch und auch eine sehr gute Schilderung. Vielen Dank, das ist sehr nett. Ja, vielen Dank. Nee, Sie müssen sich, glaube ich, wirklich überhaupt keinen Kopf um Ihre Prüfung machen. Ja, das läuft. Also da möchte ich meine Hand für verwetten. Man soll zwar nicht unvorsichtig sein, aber nein, das muss auf alle Fälle laufen. Ne? Ja, hoffentlich. Ja, danke. Ja, klar. Ist ja noch ein paar Tage hin. Ne? Ja. Alles klar. Ja, okay. Dann schreibe ich nicht mehr einen Fall für Dr. Mohammed.